Jeder Wanderer. Willkommen zur 47. Episode des Greifenklau Podcast. Der einzige Podcast, auf den noch Grind stolz wäre. Heute mit Florian und Greifenklaue. Und Getränk. Und Getränk. Es geht heute unter anderem um Beziehungskisten. Richtig. Jawohl, und zwar gucken wir mal, was uns dazu einfällt, also zum RPG-Block-Karneval-Thema des Monats Mai. Und wir wagen auch noch einen Vorausblick auf den Juni. Juni. Und ich habe noch kein Glas. Ja, hier wird auch die ein oder andere... Nee, da ist noch anderes Getränk drin. Da kommt gleich leckeres Bier rein. Ja, ich schließe es so lange einfach. Nein, am Tisch fliegt noch die ein oder andere Fruchtfliege rum. Weil irgendwie importieren wir die jedes Mal aus unserem Supermarkt. Und jedes Mal, wenn du da Bananen holst, bekommst du 2W6 minus 5 Fruchtfliegen. Ja, sehr gut. Also manchmal 0 und manchmal mehr. Bitte. Ich danke mich. Ich glaube, du brauchst einen Tee. Gut. Also, Beziehungskisten. Ich halte es da ja am meisten wie mit dem Mahlspüler. Der schrieb Beziehungskisten ohne mich. Also sprich, Liebesbeziehungen im Rollenspiel ist meistens nervig. Oder wie Bertie Fuchs gesagt hat, Hass hat auf dem Spielplatz, also auf dem Platz nichts zu suchen. Sowas hebt man sich für zu Hause auf. Ja, so ungefähr, genau. Nee, also du hast ja dann so eine Konstellation wie zwei Spieler, also Spieler und Spielerinnen, die in echt miteinander verbandelt sind, verbandeln sich im Rollenspiel. Ja, schwierig. Das kann nervig sein. Die Konstellation, dass sie nicht im wahren Leben verbandelt sind und das aber im Rollenspiel machen, kann auch nervig sein. Oder bei Waren. Oder gerne geworden werden. Zumindest, dass der Anspruch von einer Partei ist. Also sprich, das sind meistens immer Konstellationen, die irgendwie schwierig sind. Und auch SC, NSC, also da sowas mal kurzzeitig, kurzfristig. Ja, aber wenn das Inhalt einer Kampagne ist, dann ist das doch meistens... Vielleicht sprechen wir einfach mal die einzelnen Beiträge durch des Karnevals, die schon aufgetaucht sind. Da wird ja das ein oder andere Thema auch von den Beitragsschreibern angesprochen. Richtig. Und wenn uns dann einfällt, ob noch irgendwas übrig ist, dann, ja, bitte, dann reichen wir das nach. Du darfst heute, hast wohl das Vorschlagsrecht sozusagen. Ja, und zwar von vom Blog Oracle Stilts von Oracle, Tilting My World. Geht es ihm eigentlich gar nicht darum, was wir eben gerade angesprochen haben, mit wie ist überhaupt die Beziehung, wie ist die Beziehung unter den Spielern, sondern er sieht das Ganze aus dem gamistischen Ansatz mit, es geht beim Rollenspiel um Spotlights. Spotlight bedeutet, ein Spieler ist gerade dann und darf was Wichtiges machen. Und du und ich, wir kennen einige Spieler, die brauchen ihr Spotlight, einige brauchen es ganz dolle. Und einigen ist das egal. Denen reicht es, wenn sie in der Kampfrunde dran sind, ihre Würfel werfen können, dann ist gut. So, und das Problem mit der Beziehung ist, dadurch, dass es eine Beziehung gibt, bekommen die Leute zusätzlich Spotlight. Ob sie es wollen oder nicht, sie bekommen es. Ja. Noch schlimmer, wenn das jemand ist, der schon gerne Spotlight hat, dann begeht drei Viertel des Abends damit, dass er entweder gerade was macht, die Handlung voranbringt oder mit seiner Alten quatscht. Und das ist für jemand, der auch gerne mal dran wäre, vielleicht nicht so schön. Also ich finde vor allen Dingen das quälend, wenn diese Beziehung nicht zum gegenwärtigen Plot gehört und quasi sich daran immer aufgehalten wird. Finde ich anstrengend. Also es muss ja keine Beziehung sein, kann auch was völlig anderes sein, aber wenn ich mich halt in Nebensächlichkeiten ergehe und eine halbe Stunde aufspielen muss, wie ich mein Schild kaufe, wie ich zu meiner Freundin gehe, wie ich... Da musste ich spontan an... War das dritte Staffel oder zweite Staffel Game of Thrones mit der Liebesgeschichte vom Stark-Sohn, was dann in der blutroten Hochzeit endet? Ja, das war dritte Staffel. Wo ich mir gedacht habe, was hatte die Beziehung mit dem Plot zu tun? Gut, es hatte Plot, aber irgendwie war es dann auch irgendwann zu Ende. Ja, das fand ich... Alles für die Katz! Naja. Eigentlich ja nicht. Alles hat sich in Blut und Wohltun aufgelöst, also wunderbar. Richtig, aber ich stimme dir natürlich zu, Beziehungen als Beziehungen Also, ich hatte jetzt als Spielleiter es noch nicht so oft. Ich hatte es jetzt nur in einer Warhammer-Session versucht, als ich irgendwie in dem Abenteuer, was demnächst irgendwann mal kommt, mit der einen Forscherin, die sich in den Feuerzauberer rein verliebt, getan hat. Ja, da war das ja auch durchaus auch plotrelevant. Ja, naja, so halb. Stand aber im Abenteuer drin. Ja, das war auch in dieser Abenteuer. In anderen Abenteuern steht nicht drin, dass die Hauptverdächtige dem schönsten Helden schöne Augen macht. Nee, da steht nicht drin, was passiert halt. Nee. Da ist nur angedeutet, was passieren könnte in anderen Abenteuern. Richtig, und dann gibt es ein Bild von Nahema, wie sie Streitwagen fährt. Jawohl. Ja, nee, also klar, kann man das machen, aber das hatte ja mit dem Plot zu tun. Also, richtig. Zumindest am Rande. Richtig. Eben, sie war die Hauptverdächtige, also insofern ist da interessant, was sie den ganzen Tag macht. Ja. Aber wenn das so halt überhaupt nicht, sondern so als Nebenhandlung, weißt du, das mag ich nicht. Ich kann mich noch dran erinnern, wir haben halt in einem Abenteuer halt die eine mysteriöse NSC gegenüber gestanden, also wussten, dass da bald ein Treffen ist, so, und der eine Charakter musste jetzt unbedingt was kaufen. So, und anstatt dass es in 5 Minuten abgehandelt ist, nein, da akzeptiert er den Preis nicht, weil ihm das 20% zu teuer war und hat da, also es ging um 50 oder 60 Goldmünzen, richtig, wo man Beträge hat von, sag ich mal, 2000, 3000, 4000 Goldmünzen. Nein, da hat er dann, kommt auf den Markt was rum und egal, total Zeit verschwendet. Er konnte dann auch nicht mehr, der Charakter konnte nicht mehr teilnehmen an dem Gespräch, was ja vielleicht auch wichtig gewesen wäre. Aber vor allen Dingen hat das Outgame auch total lange gedauert und Spielabend lang gezogen. Total richtig. Unnötig. Spotlight überdehnt. Ja, also Spotlight hin oder her, ist ja eh eine schöne Theorie. Wichtig ist, es muss was passieren. Ja, wenn auf dem Marktplatz ein Sack Kreis umfällt, dann ist das wenig interessant, richtig, für das Abenteuer. Richtig. Gut, im Beitrag vom Orakel ging es dann auch weiter. Da wurde es dann interessant, als er irgendwie hat er mehrere Berichte über Vampire und hat jetzt irgendwie versucht, Beziehungen zu deklarieren, ob es eine Vampir- oder eine Werwolf-Beziehung ist. Und zwar bei der Vampir-Beziehung geht es erstmal darum, der Vampir hat ja aber schon mal generell das Problem, dass in einer sterblichen menschlichen Gesellschaft das Individuum versucht, sein Über-Ich zu kultivieren, also das freudsche Über-Ich. Ja. Während das Ich er selbst ist und sein S, sein tierisches. Damit hat der Mensch eigentlich kein Problem. Er versucht halt sein Über-Ich perfekt zu machen. Der Vampir hat eher das Problem, dass er von seiner S-Seite, also der blutsaugende, brutale Vampir, der quasi immer hinter jeder Ecke lauert, den er selber durch sein Ich kontrollieren muss. Und das Über-Ich sitzt kauernd in der Ecke. Das fand ich eine sehr schöne Beschreibung. Das heißt, der Vampir hat eigentlich, es geht um Kontrolle. Und sobald er den Kontrollverlust hat, wird er der bekloppte Vampir, der wild um sich beißt. So, mit dem Typen eine Beziehung zu führen, ist schwierig. Ja. Ihm ist aber auch aufgefallen, dass so ab den 90ern wurde der Vampir von einer tragischen, brutalen Gestalt in eine tragisch-romantische Gestalt. Mhm. Weil er sich ja quasi verliebt und die andere wird immer älter und stirbt irgendwann. Also hat er dann postuliert, dass der Einzige, mit dem er wirklich eine Beziehung führen könnte, ein Ghoul wäre. Oder jemand, der sein Untergebener wäre, den er auch dann dominiert und ihm aber auch irgendwie, keine Ahnung, Tote zur Verfügung stellt, damit der Ghoul was zu essen hat. Also so eine Dominanz-untergeordneten Beziehung. Ja. Ich war dann spontan an 50 Shades of Grey erinnert. Vor allem, weil 50 Shades of Grey ja aus einem Fanroman entspringt, der aus dem Twilight-Universum kommt. Mit nicht Millionär und Angestellte, sondern Vampir und Bella. Mhm. Sie hat das dann aber irgendwie im späteren wurde es dann umgeschrieben. Also das ist die Vampir-Beziehung. Die andere Beziehung ist die Werwolf-Beziehung. Beide sind bekloppt, beide sind wild, beide mögen sich ganz dolle. Ja. Ich weiß gar nicht, was die Endaussage war, aber ich fand... ich frage mich, was der Nutzen fürs Rollenspiel ist. Gab es auch... Nein, welche Art von Beziehung du überhaupt hast. Ob du so eine Dominanzbeziehung hast oder ob du wirklich eine wechselseitige Beziehung hast. Zwischen SC1 und SC2. Richtig. Die Antwort ist hoffentlich keine. Aber sobald dazu. Soweit dazu. Gut, dann den nächsten Beitrag kam von der Weltenschmiede. Und zwar hat er die Fallstudie genommen, und zwar dem Odysseus seine Beziehungskisten, wo er halt irgendwie erstmal durchgekaut hat, wie oft Odysseus eigentlich sein Schwert weggesteckt hat. Und die Endaussage war, von seiner 10-jährigen Irrfahrt war er 8 Jahre in den Armen von irgendwelchen Frauen. 7 Jahre bei der Nymphe und hat da deren Sexsklaven gemimt, obwohl er sie irgendwann schon gar nicht mehr mochte. Und 1 Jahr war er bei Kirke und hat die weggeknallt, obwohl sie ihn am Anfang verzaubern und vergiften wollte. Und dann hat er halt Originalübersetzungen oder auch schon ältere Übersetzungen, wo Kirke meint, okay, du hast durchschaut, dass ich eine Böse bin, aber lass uns jetzt bumsen, dann werden wir Freunde. Odysseus hat gesagt, verarschst du mich auch nicht? Und sie hat gesagt, nee. Ja, dann ist ja alles klar. So, dann hat er seine Typen entzaubert, die sie in Schweine verwandelt hatte. Und dann hing er aber noch ein Jahr da rum, während die Typen quasi sein Schiff repariert haben und hat die Alte immer noch ein Jahr geknattert. Und dann, bis ihm dann seine Besatzung irgendwann gesagt hat, hier, pass auf, wir müssen mal langsam losfahren. Ja. Also, es war quasi der Gegenentwurf mit, in einer heroischen Abenteuergeschichte gibt es keine Knattergeschichten. Ja. Odysseus ist der Gegenentwurf. Sehr gut. Und als er da nach Hause kommt, musste seine Frau natürlich 10 Jahre enthaltsam leben. Und beim ersten Zusammen... Oder danach. Davor, also während er unser Rot war. Ja. Und dann erzählt er ja auch noch von, dass er 7 Jahre von der Nymphe gefangen war und deren Sexsklave war. Dass er die 1 Jahr lang freiwillig die Kirke geballert hat, erzählt man wahrscheinlich nicht beim ersten Wiedertreffen seiner Frau nach 10 Jahren. Was haben wir jetzt? Vor allem, nachdem man die halbe Verwandtschaft im Vorzimmer abgemurkst hat. Ja, okay. Also, fand ich sehr lustig zu lesen. Er hat wohl noch mehrere Fallstudien zu Odysseus in der Weltenschmiede. Dann, nächster Beitrag war vom Weltenbauwissen. Und zwar war das Hauptthema Halbelfen, Halborks, Mischwesen. Er nähert sich dem Thema auch durchaus von der historischen Seite, mit dass jetzt sowas wie Halbelfen keine DSA-Erfindung ist. Sondern halt, es gibt irgendwie... Beim Wort historisch habe ich kurz gestutzt. Also was ich mit historisch meine, ist irgend so eine Elfenprinzessin, 11. Jahrhundert, eine irische Prinzessin, die angeblich eine Halbelfe war. Ja. Also das wurde auch schon früher eingebaut. Dann die Tolkien-Halbelfen, die eigentlich mehr Elfen sind, die sich entscheiden können, ob sie jetzt sterblich werden und dann noch irgendwann in den Himmel kommen oder ob sie einfach für ewig leben, aber dann auf dieser Erde. Also die müssen sich entscheiden und dann werden es. Die waren ja nicht wirklich genetische Halbelfen. Ich überlege gerade, in den Büchern gar nicht so dominant, aber halt im Film halt dominanter mit... Arwen muss sich entscheiden, genau. Elrond hat sich entschieden. Ja. Ja, dann geht es natürlich in den ganzen DSA-Teil, wo es halt wirklich genetisch Mischwesen sind. Oder halt auch bei Shadowrun, wo ja quasi Elfen und Zwerge Unterarten des Homo sapiens sind und ja, deshalb auch untereinander Kinder kriegen können. Ja, aber bei Dark Sun gab es ja auch Halbzwerge. Richtig. Ja, sehr cool. Also auf jeden Fall gucken. Dann geht es halt darum, wenn du... Also die Definition einer Rasse ist ja, dass wenn du... Rasse bedeutet, dass vielleicht können sogar noch 2 Mitglieder unterschiedlicher Rassen Kinder bekommen. Wenn diese Kinder aber unfruchtbar sind, gehören beide Elternteile nicht mehr zur gleichen Rasse. Das hast du zum Beispiel, wenn du Pferd und Esel hast. Dann kommt Muli raus, und der ist super. Der kann aber selber keine Nachkommen zeugen. Ja. Wenn das gehen würde, das heißt, wenn Menschen und Elfen... zeugungsfähigen Nachwuchs kriegen würden, würde ja dann die Halbelfenpopulation immer weiter steigen. Mhm. Außer, richtig. Ja. Außer die sind selber nicht zeugungsfähig. Ja. Interessante Frage eigentlich. Gibt es bei DSA keine Regel zu? Und das, obwohl es, glaube ich... Das ist falsch. Ich bin mir sicher, da gibt es eine Regel zu. Ich dachte, es gibt nur eine Regel für Geburten. Das ist jetzt DSA 5, wo es die gibt. Ich bin mir sicher, die DSA 4 findet auch... Auf jeden Fall stellt er natürlich die These auf, wenn das so wäre, dass auch zeugungsfähiger Nachwuchs wäre, dann müsste das doch sowas wie eine Ghettobildung geben. Weil die sind ja, die Halbelfen sind ja nicht irgendwie integriert in irgendwas. Außerdem spricht er natürlich an, Halbwesen werden gerne als Helden genommen oder auch als Abenteuerfiguren, weil sie haben dann Fähigkeiten aus beiden Welten. So wie Bled, der Halbvampir, der auch tags rumlaufen kann mit Sonnenbrille. Mhm. Oder halt irgendwas anderes. Ja, ist ja auch bei D&D nicht unbeliebt. Es ist eine klassische Min-Maxer-Rasse. Ich habe ja hingegen als Rasse Amerikaner genommen. Das heißt, ich hatte Pistole als Startgegenstand, aber keine Schussfertigkeit. Ja, mir fällt auf, ich habe noch nie einen Halb-Elf oder so gespielt. Einen Halb-Orc schon, glaube ich. Nee, Halb-Orc auch. Nee, dann habe ich... Ja, okay, muss man drüber nachdenken. Ja. Ja, Weltenbauwissen. Ja, finde ich auf jeden Fall einen interessanten Aspekt. Ja, fand ich auch gut geschrieben. Hatte vor allem als Bild auch eine Elfe. Geht immer. Dann gab es noch einen Beitrag über Mutterliebe. Aber ich habe jetzt vergessen, mir aufzuschreiben, von wem der war. Der ist auch irgendwie, ich glaube, der geht fast in die DIN A4 oder anderthalb DIN A4 Seiten lang. Den habe ich gelesen und dann habe ich gedacht, was will mir dieser Bericht sagen? Also irgendwie ging es darum, Mutterliebe wird eigentlich im Rollenspiel nur benutzt wegen Charakterhintergrund, deine Mutter war böse oder deine Mutter früh ist gestorben. Oder es gibt die böse Mutter, die ist der Bösewicht. Oder es gibt den Bösewicht, der irgendwie Muttergefühle zeigt. Aber ansonsten wird die Beziehung Mutter-Kind irgendwie selten aufgegriffen. Ich habe das einmal durchgelesen und gedacht, was will mir der Autor sagen? Und ich habe es nicht verstanden. Also er ließ mich ratlos zurück, wie so einige Arthouse-Filme. Das ist Mutter-Kind-Beziehung von, ja, die Six Ideas ist ja. Vielleicht kann in den Kommentaren irgendjemand schreiben, was die Idee dahinter war. Ja, bestimmt. Nein, ich habe mir jetzt ja nochmal die Tage den unseren Karnevals-Podcast angehört, wo wir Woche 4 durchgegangen sind. Von 10 Dingen, genau. Und ich eigentlich immer jedes Mal auf den Tisch gehauen habe und gesagt habe, was bringt mir dieser Bericht oder was bringt mir der Beitrag für meine Spielrunde? Ja. Ja, das war dieses Mal also relativ gering, aber es waren mehr interessante Themen, die man sich mal generell überlegt hat, wie man einbringen will. Ja, gut. Es geht ja nicht immer nur da, um daraus Spielmaterial zu fertigen. Ja, mir ist halt nur, mir ist natürlich, ich glaube, ich trinke jetzt auch Bier. Du läufst aus. Mir ist es halt natürlich beim selber Anhören aufgefallen, dass ich eigentlich wirklich immer auf die Spielbarkeit oder Auswertbarkeit fürs Spiel gegangen bin. Ja, ich finde das auch, es ist ja kein unwichtiger Aspekt. Auf jeden Fall, als nächstes hatte ich dann gelesen Engors Dereblick. Den habe ich jetzt endlich auch mal gelesen. Also ich habe nur das gelesen, was mich wirklich angesprochen hat. Sehr, sehr, sehr lustig. Er hat halt quasi, ich glaube, 6-7 Kontaktanzeigen geschrieben im DSA-Stil. Am besten ist natürlich die magiebegabte Frau, die gerne durchs Land zieht und auch gerne mal Kettenhemd trägt. Ja, wir kennen sie alle. Zu melden bei Anna Hema. Sehr köstlich. Oder auch der Zauberer, der irgendwie in seinem Turm rumhaust. Das war doch einer dieser frühen bösen DSA-Zauberer, der den klassischen Nekromanten-Zaubererturm hatte. Wie hieß er denn? Es gibt doch alle Zauberer in dem Turm. Oh, wie hieß der denn? Da kann ich dir. Egal, auf jeden Fall, die anderen waren, es war sehr lustig geschrieben. Wobei, als ich die Kontaktanzeigen gelesen habe, kann ich ja mal jetzt fast unjugendfrei sagen. Letztes Wochenende saßen wir hier beim Frühstück an eben diesem Tisch. Und da lag hier gadelegener Wochenendblatt. Und nachdem ich die ganzen Werbekataloge rausgenommen hatte, bestand die Zeitung noch aus so einer betrunken Vor- und Rückseite. Achso, ich habe nur aus Kontaktanzeigen. Und die Hälfte davon waren Kontaktanzeigen. Ja, schön. Und unten war der Teil von den amorösen Kontaktanzeigen. Und da waren Adjektive, von denen ich nicht gedacht habe, dass die verwendet werden. Da wurden zwei junge Damen als eng gebaut deklariert. Das fand ich schon mal gut. Und eine andere Dame als naturgeil beschrieben. Und ich hatte, ich habe fast überlegt, das könnten fast auch sowas wie Talente sein. Oh je. Ja, das, ich starte bei DSA und nehme als, das ist übrigens, als Eigenschaft naturgeil. Ich weiß jetzt nicht, ob es -3 oder ob es +3 kostet. Das ist in der Tat eine interessante Möglichkeit. Noch. Vielleicht kann man das irgendwie an Jähzornig ranhängen. Beziehungskisten zu verarbeiten. Ja. Wenn du naturgeil bist, hast du dann auf deine Neugierprobe -6 oder sowas. Ja. Also, -6, ja. Engors Dereblick, Kontaktanzeigen, sehr, sehr lustig. Dann Nerdgedanken von Gloria Manderfeld. 10 Tipps zum Werben für den, also 10 Tipps zum Werben für einen Ritter im klassischen Minne-Sang. Das habe ich auch gelesen, weil ich sofort an Pendragon dachte. Es ist original Pendragon. Ja. Und ich meine, sowas Ähnliches hatten wir auch schon bei deinem Karneval. Da war auch irgendwas mit Pendragon. Irgendwas. Ja, der Pendragon-Blog ist ja sehr aktiv. Da ging es ja darum, mehr irgendwie, welche Gegenstände kann einem der Einsiedler dem Ritter geben. Das und da war auch im Prinzip jeder zweite Gegenstand irgendwie gut, um die Tiffy zu Hause zu beeindrucken. Das war jetzt mehr so geschrieben wie so ein Beziehungsratgeber für den Ritter von heute, ja, was er alles tun kann. Um das halt ist also gleich auf Übertragbarkeit auf Warhammer 40k geprüft, ja? Naja, bei 40k haben wir ja die Bretonen als klassisch-französisch-arthurische Ritter. Ja, die gibt es bei 40k auch noch. Ich glaube, bei 40k gibt es keine Weltraumfranzosen. Ach, sehr gut. Aber auch schlecht. Wobei das Höfische eigentlich auch in den Adel eingezogen hat. Wobei Nerdgedanken habe ich mir noch ein bisschen genauer angeschaut. Die gute Gloria hat dann auch irgendeiner Medienschau noch geschrieben, sie hatte jetzt noch den aktuellen Hobbit nicht gelesen, weil wurde ausgedehnt und alles. Und irgendeiner hat ja auch geschrieben, schlechter Film. Meinst du? Ja, schlechter Film ist gedehnt, habe ich geschrieben. Gucken. Ich bin harter, unemotionaler Wirtschaftsinformatiker und ich habe im ersten Teil geweint. Weil, was die Leute denken, es geht um Bilbo Beutlin. Es geht nicht um Bilbo Beutlin, es geht um Thorin Eichenschild. Weil das ist der Held, der vom ersten Teil bis zum Ende die Shakespeare'sche Abwärtsspirale miterlebt. Und du weißt natürlich vorher schon, er wird's nicht überleben. Aber im klassischen Shakespeare, man merkt halt irgendwie, es geht hoch, dann geht es runter, dann schafft das vorm Ende nochmal zu erkennen, scheiße, ich muss mein Leben wieder in den Griff kriegen. Und dann geht er richtig drauf. Ich sag dazu nur, ich habe ja Spooks weitergeguckt. Ja. Wo ja seit Staffel 8, glaube ich, Thorin Eichenschild mitspielt. Also hier Richard Armitage. Genau. Der hat bis Staffel 9 auf jeden Fall durchgehalten. Noch nicht dem Drachenfieber verfallen. Ja, also ich habe jetzt schon Bilder gesehen von der Extended vom dritten. Und der Extended hat ja dem zweiten Teil sehr gut getan. So dass vieles logischer wurde. Ich staune, dass du überhaupt was da gesehen hast. Ich habe mich daran noch nicht dran getraut, aber vielleicht mal jetzt mal eins. Also es gab vom ersten Teil eine Extended, die waren wie 3 Minuten länger, das hat nichts gebracht. Aber vom zweiten Teil war es wesentlich mehr und es hat logischer zusammengefügt. Und im dritten wird noch dieser ganze Teil mit Gandalf guckt in den Palantir, Gandalf trifft Beorn, Beorn wird gerettet, Beorn kämpft. Und am Ende gibt es auch die Beerdigung von Thorin und Kili und Fili. Ja, gut, muss man vielleicht nochmal gucken. Also wenn ich einen schlechten Tag habe. Wenn du einen schlechten Tag hast, ich glaube, es geht los. Auf jeden Fall habe ich dir gesagt, gucken. Sehr gut. Vibe. Hast einen guten Vornamen. Fast so gut wie meiner. Ja, fehlt nur das N, ne? Ja. Ja. Hast du dir meine Beziehungskisten auch angeguckt? Ja. Ich überlege gerade. Ja, habe ich mir angeguckt. War quasi noch so ein letztes Zucken von deinem 1W10. Ja, es waren 20 Stück. Zweimal W10. Ich mache quasi alles als Zufallstabelle. Außer Zufallstabellen. Ja, also ich fand es auf jeden Fall gut, dass du quasi den Begriff Beziehung auf Bruder- und untereinander Beziehung erweitert hast. Ja, beziehungsweise genau, können auch Nachbarn gewesen sein oder in einem Dorf groß geworden. Also was ich interessant finde an Beziehungen ist halt nicht die Liebesbeziehung an sich, sondern wenn Helden, gerade wenn es mal so ein One-Shot ist, schon vorher sich kennen. Dann ist halt die Frage, woher kennen sie sich? Und da, also ein toller Ausgangspunkt ist zum Beispiel immer, wenn sie die Dorfjugend stellen und aus dieser Sicht sozusagen die ersten Abenteuer erleben. Also das kann sehr cool sein. Ich hatte es halt gesehen, ich glaube, das war damals beim Reckless Dice Podcast, hatten sie auch irgendwie ein, zwei Sessions, wo sie halt Warhammer 3 Charaktere gebaut haben. Ja. Wo die sich halt auch alle getroffen haben, dann haben sie ihre Charaktere gebaut und dann hat da der eine irgendwie einen Navigator und der zweite irgendwie einen Kundschafter und die haben halt gemerkt, sie haben beide jetzt irgendwie Outdoor-Karrieren genommen und dann sich gleich quasi angedichtet, na gut, dann kennen wir uns, dann haben wir zusammen irgendwelche Aufträge gemacht. Genau. Dass man das halt so an den Karrieren verknüpft. Dazu soll das auch so ein bisschen dienen, genau. Es ist ja relativ freigestaltet, also was weiß ich, wenn man zusammen gedient hat, ob jetzt Stadtwache oder als Soldaten oder Söldner, kann man sich immer noch überlegen, hat man gemeinsam eine Schlacht erlebt, was ist da passiert, war der eine der Vorgesetzte vom anderen oder so, das habe ich jetzt nicht ausdefiniert, das muss man sich halt schon selber überlegen. Mhm. Aber da kann man halt interessante Sachen aufbauen, die halt dann auch noch sozusagen ein bisschen interessanten Hintergrund liefern. Richtig. Ja, oder halt, also, was ich noch sehr interessant fand, wenn ich ganz kurz sagen, dass die gemeinsame Katastrophe überlebt, kann halt auch zusammenschweißen. Richtig. Ob jetzt ein Feuer oder eine Flut oder was auch immer. Zombie-Kalypse. Ja. Das könnte sehr weltprägend sein, aber Das könnte ein wenig weltprägend sein. Gut, haben wir noch mehr Beiträge zur Beziehung? Ja, nur noch der Formalspüler, die wir am Anfang schon kurz besprochen haben, nicht mit mir. Ja. Also wie gesagt, ich hatte es einmal eingebaut. Ich habe aber quasi den Spieler damit überrumpelt. Ich habe mir jetzt quasi vorher kein Okay eingeholt. Ja, das will ich auch nicht machen. Ja, nee, ich meine, ich finde das auch als Spieler, wenn mich da jemand vorher fragt, du, darf ich das und das mit dir machen oder brauchst du da erst einen Beruhigungstee, dann weiß ich nicht. Also ein Spieler, der darf das anspielen. Er darf das jetzt natürlich nicht verlangen, so richtig, wie die Reaktion darauf ist. Richtig. Ja, aber dass er das als Aktion setzt, ne, warum denn nicht? Und wie gesagt, zwischen NSC und SC, solange das halt zeitlich begrenzt ist, Klammer auf ein Abenteuer oder wie auch immer, ist das ja völlig okay. Wenn das jetzt ausartet, also quasi nicht Bestandteil des Abenteuers ist, aber dann stundenlang angespielt wird, ist das nervig. Ich hatte das zum Beispiel auch bei Falkengrund. Da retten die SC ja Kinder. Mhm. Und was weiß ich, der Fleischer zeigt halt seine Dankbarkeit, dass er den Helden ab und zu ein Wurstpaket zukommen lässt. Dann gibt es aber halt auch die einsame Mutter, die sich halt in einen der SCs verliebt. Und dann gibt es halt später noch eine Szene auf dem Jahrmarkt. Da holt man die natürlich raus und lässt sie dann gemeinsam Schlittschuh laufen oder so. Zumindest lässt man sie das fragen, ob denn der SC das will, ist eine andere Frage. So, aber wenn ich das gemacht habe, dann reicht das auch hin. Das hat dann 2 Minuten gedauert. Und dann ist das gegessen. Dann kommen die fiesen... dann kommt der Plot. Ja, und das Schöne ist, der Plot ist dann ja, dass der Jahrmarkt sehr blutig wird. Also kann man gleich die künftige Liebe dazu einsetzen, um sie gegebenenfalls zu verschreddern. Hauptsache, der Typ kriegt rechtzeitig die Hose zu, bevor er die Initiative gewürfelt wird. Ja, das gibt dann einen Malus für die erste Runde. Richtig. Hände voll. Ja. Also, das heißt, ich kann zusammenfassen, Beziehungen, ja, wenn sie so ein bisschen Plot- und Story-relevant sind und wenn es nicht ausartet. Ja. So würde ich das für mich zusammenfassen. Und vor allen Dingen Beziehungen halt nicht nur als Liebesbeziehungen sehen, sondern was interessant ist, sind ja auch halt andere Beziehungen. Richtig. Ich habe das jetzt gerade hier noch bei Smartspitze. Da sind zum Beispiel zwei, da ist halt jemand in der Smartspitze verschwunden. Ja. Und statt jetzt das irgendwie anonymes sein zu lassen, ist das halt der Mentor des einen und der Onkel des anderen. So haben die auch schon mal eine Beziehung zueinander. Ja. Das ist halt interessant. Oder in Falkengrund, da waren halt 2 Zwerge, die waren halt auch Geschwister. Ja, das habe ich schon so aktiv vorgeschlagen. Ja, ja. Wenn sie da keinen Bock drauf haben, müssen sie das nicht machen. Aber so verhält man sich halt auch anders. Richtig. Gut. Gut. Ja, stimmt gar nicht, waren 2 Menschen, aber egal. In meiner Vorstellung werden es immer Zwerge bleiben. Ja, sind wir mit Beziehungen durch, meinst du, oder? Ja, außer dir fällt jetzt, willst du generell irgendwas ansprechen? Nee. Also Beziehungen, wie gesagt, ich hätte da nicht so viel zu sagen. Also es ist natürlich weird, wenn der Spielleiter jetzt irgendwie den Part der Frau übernimmt. Ja, das sowas finde ich immer anstrengend. Oder bei einer Pathfinder-Runde wurde dann, Christoph hat einen weiblichen Charakter gespielt, dem auch noch eine Liebesbeziehung zu meinem Charakter angedichtet wurde. Das war sehr anstrengend. Und es artet immer in Blödeleien aus. Ja. Also kann ich nicht empfehlen. Aber das ist ja schon, das wäre schon wieder fast ein anderes Thema, ob Männer dürfen auch Frauen spielen und oder nicht. Also spätestens, also wenn man das macht, eigentlich schon gar nicht, aber wenn man denn darüber hinaus noch eine Liebesbeziehung spielen muss, soll, also muss nicht sein. Fass ich es mal so zusammen. Man bedenke die Möglichkeiten. Ja, vielleicht bin ich auch nur sauer, weil ich beim Coitus eine 1 gewürfelt habe. 20. Kann auch sein. Critical Fail, würde ich sagen. Epic Fail. Ein Epic Fail beim Coitus. Ja, gab es irgendwie keine Patzerkarten. Schwanger. Oh nein. Ich bin schwanger von Christoph. Ich muss das leider rausschneiden. Nicht schlecht. Ja, starten wir einen Ausblick auf Engel und Urk. Engel und Dämonen im Juni. Ja. Was gibt's Erwartungen, die du damit verknüpfst? Also erstmal müssen wir das Thema eingrenzen. Oh je. Mit aus welcher Richtung nähern wir uns auf die Dämonen? Weil wenn man den Wikipedia-Eintrag dazu liest, dann kommt der ganze Teil mit, das waren ja vorchristlich irgendwelche Minigötter oder Naturgeister oder die ganzen Mini-Wegen-Gottheiten mit hier, der Gott des schlechten Pupsens. Und als dann. Petit Gott, habe ich übrigens in dem Podcast auch angesprochen. Richtig, hast du? Hast du? Ich habe es mir heute Morgen auf der Fahrzeugarbeit nochmal angehört. Und dann, als das Christentum kam, wurden die halt alle als pauschal als Dämon eingeteilt. Und dann hat man gemerkt, man muss die auch alle mal so ein bisschen schlecht machen. Und dann hat er das Ganze so eine negative Einfärbung bekommen. Und ab da waren die dann halt nur noch böse. Gut, das heißt, wir gehen jetzt davon, wir lassen diese ganzen vorchristlichen Petit-Gott-Sachen weg. Das sind Petit-Gott, sondern Dämonen sind... Obwohl das eine super Sache ist. Also hast du mich jetzt gerade auf einen guten Artikel gebracht. Weil das finde ich immer noch sehr faszinierend. Auf jeden Fall Dämon böse, Engel gut. Ja. So, und bei mir, wenn ich so an diese ganzen... Also ich bin ja sehr Warhammer 40k geprägt. Und da ist das ja durchaus normal, dass da Dämonen rumlaufen. Ja. Und das sind auch Entitäten von jenseits von Something. Und die Definition eines Dämons ist, dass er nicht dem Menschen verwandt ist, aber menschliche Eigenschaften besitzt. Das heißt, Dämonen, also das ist jetzt nicht irgendwie ein toter Mensch oder sowas, der irgendwie als Geist wiedergekommen ist. Das ist ein Geist, sondern Dämonen sind halt wirklich außerweltliche Entitäten, die aber durchaus zu so Sachen wie Stolz oder Jähzorn oder sowas fähig sind. Oder Intrige oder Tun. So, und bei Warhammer 40k oder bei Warhammer laufen die halt auch ab und zu rum, die können gebannt werden, aber die können auch nicht sterben. Ja. Und wenn man als Sterblicher die einmal böse macht, dann kann man damit rechnen, dass die irgendwann wiederkommen und immer noch böse sind. So, also deshalb, ich habe eigentlich kein Problem, irgendwo Dämonen auftauchen zu lassen. Aber Engel. Weil das ist bei, also es ist in ganz vielen Filmen so. Gerade für Warhammer überhaupt Engel? Jein. Also, folgendes. In ganz vielen Filmen und bei Warhammer Fantasy oder Warhammer 40k ist das ja so, dass die bösen Dämonen rumlaufen und sagen, Khorne beschützt mich, Khorne hilft mir und der tut das dann auch. Dann leuchtet ihm seine Waffe und er wird ganz böse. Die guten Mächte hingegen, so wie Sigma oder der Imperator bei Warhammer 40k oder jetzt Gott in den Filmen, taucht ja nie direkt auf und sagt, also in den alten Charlton-Heston-Filmen, aber in den modernen taucht er nie auf und sagt, ich helfe dir jetzt, Held, du wirst die alle vernichten und ich gebe dir hier dein magisches Schwert, zieh los und mach was. Sondern er ist eigentlich immer still oder der schweigende Gott. Quasi er manifestiert sich in den Handlungen. Und das ist bei Warhammer 40k und bei Warhammer Fantasy genauso. Sigma greift eigentlich nie direkt ein. Oder der Gott-Imperator greift auch nie direkt ein, sondern ab und zu hat der Typ irgendwie Glück und sieht auf einmal, dass er in die Dämonen kommen. Oder er stolpert oder er hat kurz eine Eingebung und dreht sich um und es ist ein Wunder geschehen. Also es ist wesentlich seltener, es ist wesentlich undeterministischer. Und es ist mehr so der schweigende Gott. Und jeder zweite Warhammer 40k-Dämon sagt auch hier, dein Imperator, der sitzt da und ist tot, der macht nichts. Oder die Wikinger bei der ersten Staffel Vikings, was hilft ihnen ihr Gott? Der hängt tot am Kreuz. Wie will er da Leute umbringen? Das ist übrigens stimmt. Ich habe noch ein Wikinger-Hörbuch, beziehungsweise 5 Stück davon gehört. Das kommt da auch sehr häufig vor, dass halt... Was hilft, also aus Sicht der Wikinger, richtig. Was macht euer Gott denn? Ne? Der hängt tot am Kreuz. Also. Das war sehr schön. Also deshalb, interessante Betrachtung. So auf jeden Fall. Deshalb Engel eher schwierig. Also man kann sie leicht, oder man kann sie einmal, ich meine in der Bibel tauchen ja die Engel auch auf, aber meistens verkünden sie irgendwas oder sie sind dabei irgendeine Stadt nieder zu fackeln, weil die Leute darin böse waren. Ja. Also hier in Gomorra, Sodom oder Las Vegas. Also, ja, bei Pathfinder ist das ja so, dass du Kreaturen herbeirufen kannst. Ja. Bei einem bestimmten Grad halt auch zum Beispiel Engel. Du entscheidest dich ja grundsätzlich sowieso, ob du celestische Wesen oder halt infernalische Wesen herbeirufst. Ja. Also ist auch dein Pony, was du herbeirufst von celestischen Ebenen. Was übrigens nicht heißt, dass Celestisch kann, wie einer meiner Spieler neulich annahm. Ja. Jedenfalls, dann sind Engel natürlich ein Klassiker, sie herbeizurufen, weil sie Schadensresistenz haben. Außer sie fliegen können und damit vom Gegner schwer zu reichen sind. Richtig, also, und meistens ein flammiges Schwert haben. Ja, okay, die Kleinen noch nicht, aber die haben immer einen Wurfwaffen. Das ist schon mal praktisch. Das sind so Trompetenengel mit irgendwelchen Pfeilen, glaube ich. Pfeil und Bogen, so Armor-Engel wahrscheinlich, so in die Richtung. Hui, mit panzerbrechenden goldenen Pfeilen. Ja. Auf jeden Fall, Engel sind jetzt nicht wirklich aktiv. Auch das Ganze hier, Goethes Faust, da ist ja der Mephisto und der ist halt im Diskurs mit Faust. Der quatscht mit ihm, der sagt ihm hier, das könntest du alles machen, das geht. Das stelle ich mir mit einem Engel einfach nicht möglich vor. Sondern... Ja, aber so mit Quatschen hast du ja das Typische mit Engel und Teufelchen auf der Schulter. Ja, nee. Das ist kein Tom und Jerry. Den inneren Monolog spielerisch, dass ich den Rest auf dem Boden wälzen kann vor... Das ist keine Tom und Jerry-Folge. Okay, mehr habe ich auch nicht. Deshalb, naja gut, also Engel in 40k gibt es ja quasi... Das ist, wenn, da gibt es ja die Heiligen. Oder hier. Ich dachte schon, das Raumkampffahrzeug heißt Engel oder so. Gibt es bestimmt auch eins. Ja. Auf jeden Fall, es gibt ja hier in den Gaunsgaust-Roman gibt es halt St. Sabbatin, die dann auch wieder aufersteht als Heilige, die halt auch in Powerrüstung mit Engelsflügeln dargestellt wird. Ja. Und auch aber so ein bisschen schwebt oder auch mit ihrem flammigen Schwert Ungläubige kaputt haut. Und der auch irgendwie so eine Art Glaubensaura-Schutzschild anhaftet. Oder bei jetzt 40k-Runde Sankt Drusus, der auch irgendwie quasi am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, um den Kreuzzug weiterzuführen. Mhm. Und dann am Ende irgendwann gestorben ist. Und von dem auch die anderen Bürger ausgehen, dass er irgendwann wieder zum Leben erwachen wird, um den Sektor in ein neues goldenes Zeitalter zu führen. Ja. Gibt's auch. Und das sind dann halt auch nicht nur irgendwie trickmagische Shown, sondern die sind dann wirklich das der Wille des Imperators verstofflicht. Ja. Also was mir noch bei Dämonen einfällt, was ich relativ interessant finde, ist halt die Weltenwunde bei Pathfinder. Also quasi ein Ort, wo das Tor zur Hölle aufgerissen ist und richtig, wo Dämonen rausströmen, wo jetzt ein großer Kreuzzug hin unterwegs ist und quasi beständig ein Kampf einerseits zwischen Gut und Böse, andererseits aber auch halt zwischen Ordnung und Chaos ist, also auch die bösen Kräfte, also die rechtschaffen bösen Kräfte, richtig, die ja an Teufel glauben, ja, und nicht an Dämonen, versuchen halt die auch einzudämmen. Das finde ich auch einen sehr interessanten Konflikt, aus dem man viel rausholen kann. Naja, das war ja der klassische Konflikt der Warhammer-Welt, dass du hast am Nordpol hast du das Tor des Chaos und die Chaoswüste, wo halt das Chaos immer weiter in die Welt tropft. Und das dann halt versucht wurde, durch den magischen Wirbel einzudämmen, um dann quasi die Magie abzusaugen. Und auch zwischendurch einer der zwergischen Ahnengötter mit seiner Axt dahin marschiert ist und im Chaos-Tor verschwunden ist. Ja. Um halt ewig gegen die Dämonen zu kämpfen. Also wir haben auch diese Doppelachse, halt einmal Chaos-Ordnung und Gut und Böse. Ja. Ja, gut. Besser gesagt eigentlich nur Chaos-Ordnung. Ja. Ich glaube, es gibt bei Warhammer kein Gut. Ja. Gibt es noch Böse und Böser. Es gibt Böse und Böse. Jawohl. Aber es gibt jetzt nicht so... Also es war ja schon, bevor sie die Scheißwelt in die Luft gejagt haben, ging es ja immer darum, dass die Ordnung das Chaos nie besiegen kann, sondern höchstens nur vorübergehend eindämmen. Ja. Aber dass quasi jedes Jahr mehr die Chaoswüste sich in Richtung Süden ausbreitet. Also quasi so eine schleichende Ölpest. Ja. Deshalb fand ich es umso erschreckender, dass sie jetzt einfach gesagt haben, krabum. Wobei Ende Juni soll die 9. Edition rauskommen und dann soll es irgendwie die grandiose Lösung geben, dass es doch noch irgendwie Realitätsblasen gibt oder irgendwas. Okay. Ich bin immer noch traurig. Ja, das ist so, was ich bisher bekomme. Also ich habe überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass man sozusagen etwas, was schon passiert ist, nochmal zurücksetzt und dass es anders passieren lässt. Warum gibt es keinen zweiten Sturm des Chaos 10 Jahre später? Hätte man genau selber erzählen können, aber es hätte eine zeitliche Chronologie gegeben und es wäre nichts revidiert worden. Das will nicht in meinem Kopf. Naja, die Idee ist, wenn jetzt die 9. Edition kommt, wird, glaube ich, es wird keine Warhammer 9. Edition geben, sondern es wird quasi 3 Editionen geben. Und zwar wird quasi die Warhammer-Welt in drei Zeitalter eingeteilt. Und zwar einmal das Zeitalter von Sigma, dann das Zeitalter des Stahls, das ist quasi wo jetzt bis kurz vor Sturm des Chaos, und das Zeitalter der Endzeit oder die Endtimes. Und in den drei Bereichen hast du dann unterschiedliche Armeen, die da rumlaufen können. Das heißt, dass die Leute quasi bis in die Ewigkeiten die Zeit kurz vorm Sturm des Chaos spielen können und auch heutige Armeelisten dafür noch benutzen. Und aber für die Endtimes Armeelisten benutzen, die jetzt vor einem halben Jahr rausgekommen sind. Gut, will immer nicht in meinen Kopf. Es hat irgendeinen markttechnischen Hintergrund. Gut, ja. Also Engel und Dämonen. Dämonen ja, Engel weniger. Vor allem Engel tauchen auf, das ist so ein bisschen gegen meine grundchristliche Erziehung mit du sollst deinen Gott nicht versuchen. Mit dir, ich springe jetzt da vorne vom Haus und wenn es Gott gibt, fängt er mich auf. Weil so funktioniert Religion nicht. Ja. Zauberei funktioniert so, aber nicht Religion. Magic. Richtig. Gut, ja, man könnte natürlich noch aufs Rollenspiel, wie heißt denn das? Also das eine heißt Engel auf jeden Fall. Richtig. Das Gegenteil heißt wahrscheinlich Dämonen. Nee, es heißt irgendwie anders. Achso, nee, mit Engel meine ich gar nicht Engel. Was meine ich denn zum Teufel? Es gibt doch auch das eine Rollenspiel, wo man halt direkt irgendwelche dämonischen Wesen auf der Erde spielt. Und da gibt es noch das Gegenteil von, wo man dann Engel auf der Erde spielt. Okay. Das ist dann tatsächlich... God's Army, oder? Nee. Gut, es gibt natürlich noch Engel, das Rollenspiel. Es gibt auch Angeli. Das ist ein deutsches Rollenspiel, wo drei Supplies rausgekommen sind und wie der Macher, das ist immer das Schöne, wenn es Neulinge in der RPG-Szene gibt, dann so, ich mache jetzt mal eine kleine Auflage von 3000 Stück, dass das eventuell die Pathfinder in der Erstauflage übersteigt, ist den meisten nicht klar, dass sie dann vielleicht 100 oder 200 Stück von ihrem Kram verkaufen und auf einer Menge sitzen bleiben. Der verkauft jedenfalls noch bis heute seine Regelwerke auf eBay als Paket. Habe ich mal nämlich da auch gekauft und dann hat er so, wie kommst du dazu? Und dann hat er gesagt, dass er da Auflage, macht. Auflage schwierig. Gut. Engel und Dämonen ist quasi durch. Richtig. Weil wenn nächsten Monat noch die anderen Beiträge kommen, denke ich, können wir die nochmal durchkauen. Wenn du das gerne machen willst. Eigentlich ja, weil dadurch liest du die Artikel immer und vor allem die Selbstartikel, wo ich denke, bringt mir spielerisch nichts, hat aber immer einen anderen Blickwinkel. Jo. Also vor allem auch Blickwinkel, wo man selber jetzt nicht drauf achten würde. Ja, also klar, auch Artikel, die nicht das wiedergeben, was ich denke, sind ja vielleicht durchaus nützlich, weil sie aufzeigen, was ich bisher nicht bedacht habe. Oder wo ich etwas anders sehe. Sie helfen mir einen sozusagen auch dabei, die eigene Meinung herauszukristallisieren. Richtig. Also zum Beispiel die Idee mit dem Petit Gott, die kam mir bisher noch gar nicht. Von daher war das Gespräch mit dir schon nützlich. Zumindest für mich. So, kommen wir zu einem Lieblingsthema. Ich freue mich, dass ich dich geistig befruchten konnte. Womit wir wieder beim Thema Beziehung werden. Christophorus hat den körperlichen Teil erledigt. Mhm. So, Zwerge. Zwerge bei Kickstarter. Dein Lieblingsthema. Zwerge bei Kickstarter. Genau. Ja, es gibt wieder einiges. Es gibt einiges. Das eine ist schon zu Ende gegangen, und zwar irgendwie The Dwarves of Demrel. Ja. Wo ich jedes Mal lese The Dwarves of Dremel. Weil irgendwie die Buchstabenfolge so im Gehirn verankert ist. Ja, also wenn ich mich recht entsinne, ich fasse mal kurz zusammen, geht es ja, meine ich, darum, dass drei Zwerge oder sogar vier Zwerge in einer Mine verschüttet werden. Drei Zwerge und eine Menschin. Und jedenfalls, die müssen dann sozusagen gemeinsam zusammenarbeiten, um aus der Mine zu entkommen. Und im Gegenteil, meine erste Annahme, dass es nur ein Kurzfilm wäre, soll das ja, nur ein Abendfüller sein. Sie haben es ungünstig geschrieben. Sie haben da irgendwie reingeschrieben, sie machen einen Feature-Length-Film. Ja. Was offenbar für den amerikanischen Native-Speaker bedeutet 90 Minuten. Okay. Mhm. Ich habe es am Anfang auch für einen Kurzfilm gehalten und dachte, naja gut, 40 Euro für eine Blu-ray für einen Kurzfilm, das habe ich. Aber es sind Zwerge drin, also hin mit dem Geld. Das Coole ist, ich kann es mir bei dir hoffentlich angucken. Richtig. Oder sogar mit dir. Da lade ich dich sogar zu mir ein. Hast du überhaupt einen Blu-ray-Player? Nee, den musst du natürlich mitbringen. Ich habe eine Xbox, die kann das bestimmt. Ich muss nur schamanistische Rituale um sie herum machen. Nein, die kann nur DVDs. Die kann nur DVDs, okay. Die Xbox, das andere Ding, was da noch Spiele abspielt, so würde meine Mutter sagen. Du meinst ein Super Nintendo? Wahrscheinlich. Game Boy. Also, The Dwarves of Demrel. Ja, es gibt sie haben einen Trailer gemacht, der wurde irgendwo in Iowa in der Mine gedreht. Es sind drei Zwerge, die haben auch unterschiedliches Wissen. Es ist irgendwie auch eine Menschin dabei, die trägt aber so einen Ganzkörper-Atemanzug, weil in den Tiefen können Menschen irgendwie nicht atmen. Und die Menschenfrau ist irgendwie Tochter von irgendeinem Großkapitalistensystem, was in einer nahen Hauptstadt wohnt, wo die Menschen schon ziemlich industriell, Steampunk-mäßig unterwegs sind. Ja. Und die Zwerge halt so als drohentechnologisch abzurutschen. Und dann hängen sie halt jetzt in der Mine fest und müssen halt irgendwie gucken, wie sie rauskommen. Und es gibt natürlich ein Monster. Ja, und es wird auch sehr die ganzen Kostüme gezeigt und so weiter. Sie sehen alle sehr cool aus. Also richtig. Von der Aufmachung her, das sieht echt gut aus. Und für die Bauten haben sich auch ein paar, ich glaube, Leute vom ehemaligen Herr der Ringe Popbau da geholt. Ja. Das heißt halt, diese Steinarbeiten, die man innen drin hat, werden dann halt auch aus Styrodor oder ähnlichem gefertigt, dann gealtert und dann sieht das ordentlich aus. Und für wann ist der Film angesetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich würde nicht anschätzen. Ich habe bei Traumlande Film mitgemacht. Das dauert ja auch entsprechend. Da kriegt man jeden Monat immer mal so News, was jetzt sein kann. Jetzt dies und das. Hast du auch mitgemacht? Nee. Achso. Also auf jeden Fall, Dwarves of Demrel wurde gefounded. Oder gefundet. Ja, mal gucken, was 120%. Also wahnsinnig mehr haben sie nicht bekommen. Aber sie haben auch eine ganze Menge Geld gewollt. War nicht so, dass sie jetzt 2.000 oder so. Erst waren 20.000 richtig. Oder so. Also war schon eine Ecke Geld dafür, dass ja die DVD oder so auch kein Angebot war. Richtig. Also ich habe mir gedacht, liegt jetzt nicht in meinem Budget. Ja. Weil es war eh ein Kickstarter und bei Kickstarter komme ich eh nicht klar. Selbst beim deutschen Kickstarter sagt er, der kennt meine E-Mail-Adresse, ist aber nicht in der Lage, das Passwort an oder ein Ersatzpasswort an meine E-Mail-Adresse zu schicken. Schwierig. Anstrengend. Da bleibe ich lieber bei Start Next und Dingsgo, Indigo. Kann ich mit PayPal bezahlen, dann geht mir nicht so auf den Sack. Auf den Film The Dwarves of Demrel wurde auch im zweiten Kickstarter-Projekt hingewiesen, und zwar The Dwarves, die Saga. Das heißt, das Brettspiel Die Zwerge von Pegasus soll jetzt den amerikanischen Markt blitzen. Und dafür haben sie sich halt Kickstarter ausgedacht oder herangezogen. Es gibt auch einen amerikanischen Distributor. Ja. Aber das Ganze soll halt mit Kickstarter losgehen. Ja. Und für die Kickstarter-Kampagne gibt es auch die Saga-Erweiterung. Und die Saga-Erweiterung das Spielfeld wurde ein bisschen vereinfacht. Es wurde noch ein Seitenbrett hinzugefügt, da wo der Rat ist und wo dann auch Felder sind für die Aufträge. Und du hast halt keine Klötze mehr, sondern Holzfigürchen. Du hast Holzfigürchen. Du hast für die einzelnen Marker, die jetzt so kleine Pappschalen sind, zum Beispiel hier für den Zugmarker oder für den Ratsmarker, gibt es halt neue Figuren. Mhm. Und es gibt halt mindestens noch als Zusatzhelden hier Tungdil aus dem fünften Buch. Ah, ja. Tungdil aus von Dressern. Der halt auch andere Fähigkeiten hat. Und dann jetzt noch als einzelne Achievement Goals waren jetzt alle 10.000er Schritte neue Helden. Das heißt, Namura kommt dazu, Andokai kommt dazu, also als Figur und als Charakterkarte. Später werden die dann irgendwie 4 Euro kosten. Rodario kommt jetzt, glaube ich, bei 80.000 dazu. Danach als nächstes Ziel sollen, glaube ich, Custom Dice kommen, weil da die ganzen Kommentare nachgeschrien haben. Und Custom Dice heißt das? Naja, das sind ja also zwergige Würfel. Achso. Die Würfel, die dabei sind, sind ja einfach nur Würfel mit einer Zahl drauf. Also die waren jetzt. Ja, außer die Armeewürfel. Für den Gegner. Also für die. Nee, das waren alles Zahlenwürfel. Da waren noch Gesichter von denen drauf. Achso, die dann, wann die Monsters kommen. Ja, ja, da sind Gesichter drauf. Aber die normalen Zahlenwürfel waren jetzt halt einfach Würfeln mit alphanumerisch Zeichen. Das kommt. Was kommt noch? Naja, dann kann man halt noch extra Geld drauf kloppen. Und dann gibt es noch die Bierkrüge, die damals bei der Extended Edition dabei waren, wo ich auch gerade draus trinke. Mhm. Das sind sehr hochwertige Steinkrüge. Gibt es auch als Böse. Dann gibt es noch die Erweiterung. Der Böse ist auch neu, ne? Der Böse ist neu. Ja. Die T-Shirts sind neu. Es ist ein bisschen komisch gemacht. Bei Indiegogo kannst du ja sagen, so, ich will das haben und dann will ich noch das haben und dann will ich noch das haben. Bei Kickstarter kannst du irgendwie nur dir eins aussuchen und dann aber irgendwie deinen Gesamtbeitrag verändern. Und du kannst nicht sagen, ich will noch die Option haben und die Option, sondern die müssen das dann irgendwie so machen. Die haben dann halt unten das ganze Geraffel mit den Krügen und T-Shirts und dann sagst du, ich gebe jetzt noch 35 Euro extra und wenn das später vorbei ist, müssen sie dann jeden fragen, was willst du denn für dein Geld haben? Mmh, also das ist mit natürlich Indiegogo wesentlich einfacher gelöst. Das ist merkwürdig, ja. Das ist, ja. Aber dann kann man halt sagen, hier, ich will 10 Bierkrüge haben und es gibt keine Maximalbeschränkung für Krüge, habe ich nachgefragt, nicht geantwortet. Das ist ein bisschen komisch, der Kickstarter ist halt für die Engländer gedacht, um das Spiel dort loszutreten. Ja. Die Sachen werden aber auch auf Deutsch rauskommen und die Sage-Erweiterung kann auch nur über den Kickstarter bezogen werden. Hm. Also es wird die später nicht im Handel geben. Es gibt natürlich ein Kickstarter-Level mit hier, ich will 6-mal die Sage-Erweiterung haben und noch 6-mal das Verkaufsspiel. Ne? Wird da teurer sein als 29 Euro? Weniger. Nein, ich meine, wenn man das später kauft nach dem Kickstarter, wenn man's, würde also ich davon ausgehen, dass jemand, ich es dann nicht für den Preis kriege. Wenn jemand richtig Geld hinschmeißt und die sich holt, und er kriegt, also dann, es gibt dieses Retailer-Pack, dann bekommst du halt 6-mal die Saga und 6-mal die Zwerge und auch 6-mal die ganzen Stretch-Goals. Ja. Und die kann man dann halt später weiterverkaufen, was auch immer. Jo. Ja, ist momentan bei kurz vor 80.000, läuft noch 15 Tage. Heute ist der 27. Mai. Ja, sag das nicht, bis Christoph es geschnitten hat, ist der Kickstarter schon durch. Möglich. Auf jeden Fall, Pegasus hat das wohl ein bisschen unterschätzt, weil die Leute in den Kommentaren vergaloppieren sich gerade, die wollen neue Infos, die wollen neue Stretch Goals, es kommt immer mehr Geld rein. Und die meinen halt, wenn Pegasus einfach jemand hier 24/7 hätte, der die ganze Zeit irgendwas schreibt, könnte das Ding auch das Doppelte an Kohle holen. Ja, das Problem ist bloß, dann braucht man auch jemanden, dann braucht man so viel Geld, den bezahlen zu können vor allem. Richtig, und vor allem an dem Wochenende jetzt, bei 100.000 Pfund die sind ja fast auf die Barrikaden gegangen, dass jetzt am Wochenende keine, also schon am letzten Wochenende keine Infos gab, und da war die RPC, da waren die Typen natürlich nicht dabei, ihr Kickstarter zu aktualisieren, sondern waren auf der RPC. Jetzt war das Pfingstwochenende, das muss den erst einmal, den Amerikanern ja, erstmal einer auf den Klickern, dass am Wochenende keiner arbeitet hier. Ja, das ist schon hart. Ja, interessant. Ich überlege mal auch noch mitzumachen. Vielleicht sollte ich dir einfach 30 Euro in die Hand drücken. Das ist, glaube ich, das Einfachste für mich. Das ist, glaube ich, wirklich das Einfachste. Ja, genau, die Saga-Erweiterung. Dann gibt's ja noch, gab es ja damals schon zur letzten, vorletzten Esse die Erweiterung mit vereinten Kräften. Das waren ja neue A, B und C-Karten. Ja, auch sehr gut, sehr nützlich. Ja, und die Elfenerweiterung. Und jetzt kommt irgendwie noch, ich glaube, dieses Jahr zu Essen so eine Art gegeneinander Zwerge gegen böse Kartenspiel. Das nennt sich das Duell. Ja, ich glaube, das ist zur RPC erschienen. Das also ist zur RPC erschienen? Stand als RPC-News drauf, ist bloß noch nicht bei uns im Laden. Ich glaube, da hatten sie Bilder, aber das waren erst nur Prototypen. Also die waren also jedenfalls stand es auf der RPC-Neuheitenliste, unter anderem bei Moritz. Auf jeden Fall, genau, das ist halt so ein Spiel 1 gegen 1. Ist irgendwie so ein Kartenzwerge gegen böse Spiel. Und dabei sind aber auch ABC-Abenteuerkarten für die Zwerge. Aber ein komplett neuer Strang. Also die sind nicht vermischbar mit den alten Karten, sondern die ABC-Abenteuer sind Sachen aus dem 5. Roman. Okay. Da musst du halt Sachen machen, die jetzt... Ich muss langsam den 2. lesen. Zum Beispiel. Oder die ersten vier... Oder das Hörbuch leiden. Nein, die ersten vier habe ich mir wirklich nur als Hörbuch angehört. Ja. Und den 4. habe ich dann zur Hälfte als Buch gelesen. Weil das Hörbuch ist auch leider ein geschnittenes Hörbuch. Und jetzt den 5. habe ich mir... Kann manchmal ein Segen sein. Kann manchmal ein Segen sein. Und beim 5. habe ich es jetzt mir als ungeschnittenes Hörbuch geholt bei Audible. Das hat mir nochmal 5 Euro teurer gekostet. Aber das wollte ich halt komplett mir mal anhören. Ja. Ja, auf jeden Fall die Zwerge Kickstarter. Ja, die Zwerge als Spiel. Auch die Kommentare oder sie haben halt Testvideos und dann sagen Leute, ja, hier, wenn du was Richtiges, Kooperatives spielen willst, dann hol dir Pandemie. Aber das sind dann alles Spiele, wo man so Leute, die nicht so oft Brettspiele spielen und so wirklich. Pandemie ist ein super Spiel für Gelegenheitsspieler. Genau, wenn ich irgendwie wen da habe, der halt nichts mit Rollenspielen am Hut hat, packe ich gerne Pandemie aus. Klammer auf, packe ich aber mit, weil auch gerne Zwerge aus. Richtig, also die Zwerge finde ich noch so ein bisschen gelegenheitsspieliger. Genau. Manche Leute habe ich schon so weit erzogen, dass sie dann Zombie-Side auspacke. Ja, aber ja, also genau. Zwerge hat da halt auch schon ein schönes Thema, macht ja auch Spaß. Richtig, und ich fand es halt jetzt auch gut, dass sie quasi für den 5. Roman quasi noch mal eine neue Quest-Serie, und eine Ausrüstungsgegenstände. Ja, das ist cool. Was Zwerge fehlt im Original ist halt ein bisschen die Abwechslung, und wenn das dazu kommt, allein schon durch die Erweiterung kommt das also dazu. Also durch die erste Erweiterung kam es dazu, und jetzt mit einem komplett neuen Story-Fahrt wird es auf jeden Fall nochmal gut. Ja. Also ich spiele das heute sehr gerne mit meiner Schwester und ihrem Mann. Werde ich immer nachgefragt. Gut, gut. Wobei jetzt mit den neuen menschlichen und Elfencharakteren, und ich hatte ja damals dann immer die Leute dazu gezwungen, sie konnten ja nur Zwerge spielen, weil es gab nur Zwerge. Aber wenn die sich jetzt auch so. Es kommen unzwergische Charaktere dazu. Jetzt ja, drehe meine Meinung, stell das Set ab. Eine Dunkelelfe, eine Zauberin und ein Schauspieler. Skandalös. Der Schauspieler in der Heldengruppe, so wie der Gaukler bei DSA. Ich rufe Markus Heitz an, ob das nicht doch Zwerge sind, vielleicht. Gut. Gibt noch einige andere schöne Themen, aber die verschieben wir, glaube ich, auf nächste Mal. Richtig, dann würde ich sagen, wir hören uns demnächst. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.